Bei mir ist Folgendes passiert. Ich bin seit ungefähr 25 Jahren selbstständig und habe bis dahin meine ganze Buchhaltung selbst erledigt, ohne größere Probleme. Seit 2007 hat das Finanzamt Bad Homburg wohl einen Personalwechsel gemacht, durchgeführt. Da habe ich einen neuen Sachbearbeiter bekommen und seitdem gibt es Probleme. Meine Betriebskosten werden nicht mehr anerkannt. Das heißt also, hier Fahrtkosten fürs Auto mit hin und her und hin und zurück, das sind alles nicht, ist alles nicht in Ordnung und hin und her. Und seit dem Zeitpunkt werde ich hier mit vollstreckbaren Titeln zugeschüttet, mit allem drum und dran. Und jetzt habe ich für morgen, nee Quatsch, nicht für morgen, sondern für den kommenden Montag kurzfristig Besuch erhalten und rechne eigentlich damit, dass morgen eine illegale Hausdurchsuchung durchgeführt wird, weil ich angeblich meine Steuerschulden nicht bezahle. Nachdem sie vorher, man beachte, versucht haben, das Konto von mir, meiner Frau und mein Gehalt bei meinem Arbeitgeber zu finden. So. Ist das interessant für Sie? Ja. In der Zwischenzeit sind ja schon zwei Ordner voll, die ich habe. Haben Sie einen Feind? Ich muss auch mal eine Frage stellen. Haben Sie einen Feind? Ich weiß nicht, wo der Feind sitzt. Also ich sehe mal, dass es jemand ist im Finanzamt Bad Homburg, mit dem ich mich unterhalten hatte, erstmalig in einem Gespräch und versucht habe, die Sache klarzustellen. Und dann wurde mir von einer Frau Rühl, die damals, jetzt arbeitet sie offensichtlich nicht mehr auf der Stelle, die wurde versetzt. Es gibt jemand anderen, der für mich zuständig ist. Der habe ich halt gesagt, dass ich so nicht mit mir umspringen lasse. Ich bin ein klar denkender Mensch und mir kann nicht einfach einer sagen, was Sie sich so ausdenken, das wäre völliger Schwachsinn und man müsste sich nach Recht und Gesetz halten. Ich denke mal, es war die Frau Rühl. Damit fing das ganze Spielchen an. Ja. Das heißt, sie könnte sich... Sonst kann ich keine Person nennen, der ich jetzt im ersten Moment mal zutrauen würde, sowas zu machen, beziehungsweise ich habe überhaupt keinen Verdacht, aus welcher Richtung das eventuell auch noch kommen könnte. Ich weiß das nicht. Ich hatte übrigens auch früher schon in der Zeit als Selbstständiger hier schon drei Leute vom Finanzamt sitzen, die bei mir Buchprüfung gemacht haben. Da ging alles glatt, es war alles okay, obwohl sie zwar vorher mal so einen blöden Satz gesagt haben, irgendwie... Schwarzgeld einkassiert und dann noch eine Rechnung schreiben und lauter so ein Kram. Und dann habe ich mal gesagt, also ich muss mich nicht für dumm verkaufen lassen. Und da war das nach einem Tag, war das erledigt. Man hatte Ihnen vorgeworfen, dass Sie Schwarzgeld kassieren? Ja. Hatte man mir vorgeworfen, weil sie die Beträge nicht in der Buchhaltung gefunden haben. Wenn man beispielsweise eine Rechnung schreibt über 5.000 Euro und der Kunde zieht dann einfach berechtigt oder unberechtigt 3% Konto ab, dann finden sie natürlich nur einen Betrag von 4.900 und noch irgendwas in der Buchhaltung. Dann haben sie halt gesagt, diese Beträge, die ich da drin hätte, die wären nicht zu finden gewesen und aus dem Grund hätte ich wahrscheinlich hier Schwarzgeld kassiert. Und dann habe ich den Herrschaften gesagt, ja, um welche Beträge geht es denn jetzt eigentlich? Was suchen wir denn? Und da haben sie gesagt, ja, die und die und die und die Rechnung. Und dann habe ich über meinen PC, mein Buchhaltungsprogramm, die Rechnungen nochmal neu ausgedruckt. Dann haben wir die Überweisungsbelege gesucht. Dann haben wir festgestellt, dass die Rechnungsnummer mit den Überweisungsbelegen übereinstimmt. Allerdings, dass der Kunde da ein paar Euro abgezogen hat. Wie gesagt, berechtigt oder unberechtigt. Mhm. Dann hat sich das plötzlich geklärt. Da war denen klar, dass ich sowas nicht mache, was ja eigentlich auch Blödsinn ist. Ich kann ja kein Bargeld in die Tasche stecken und sagen, ich mache noch eine Rechnung dafür oder sonst. Wäre ja wohl auch ein bisschen doof. Wann ist bei Ihnen dieser Wechsel im Finanzamt gewesen? 2006 oder 2007. Die Problematik hat angefangen mit der Steuererklärung 2007. Da ging das los, weil ich bin, wie gesagt, ich bin lange Zeit selbstständig gewesen. In der Zwischenzeit bin ich seit 4 Jahren bei der Stadt Frankfurt beschäftigt als nicht selbstständiger Arbeitnehmer und habe aber noch zusätzlich eine Honorartätigkeit als freiberuflicher Lehrer. Ich mache Prüfungsvorbereitungen mit Leuten, die halt die Prüfung machen. Und in diesem Zusammenhang bin ich halt freiberuflich tätig. Ich mache mal gerade das Ding hier mal ganz kurz aus. Das blärt hier immer noch wieder im Hintergrund. Sorry. Ich habe nämlich gerade den armen Mann hier gehört, den sie in die Psychiatrie eingeliefert haben. Ich finde das richtig, richtig geil, was hier abgeht in Deutschland. So, ich habe also da ein, weil ich bin körperlich halt nicht mehr ganz so fit wie früher. Mein Rücken macht nicht mehr mit und dann habe ich mir halt gesagt, ich gucke, dass ich als nicht selbstständiger Arbeitnehmer einen gewissen Grundbetrag habe, der zur Verfügung steht, damit mein Haus gesichert ist und das Einkommen meiner Familie und die Ausbildung gesichert ist. Und habe da halt, wie gesagt, noch zusätzlich diese Tätigkeit als freier Referendar ausgeführt. Und da ging es beispielsweise los, dass mir das Finanzamt gesagt hat, sie können meine Fahrtkosten nicht anerkennen, weil es wäre eine regelmäßige Tätigkeit und deswegen dürfte die Kilometerpauschale mit 30 Cent nur für den Hinweg angerechnet werden. Dann habe ich der guten Frau erzählt, dass es sich ja wohl nicht um eine nicht selbstständige Tätigkeit handelt, sondern um eine selbstständige Tätigkeit und da sind die Fahrtkosten hin und zurück anzuerkennen. Dann hat sie zu mir gesagt, nö, das wäre eine regelmäßige Tätigkeit, da wird das nicht anerkannt. Da habe ich gesagt, hallo, es ist eine selbstständige Tätigkeit. Das wäre ihr egal, das wird nicht anerkannt. Und so ging das los. Dann habe ich gesagt, dann brauche ich ja auch keine Kilometerpauschalen mehr abzurechnen. Dann mache ich das so, ich habe ja ein Auto gekauft als Firmenfahrzeug. Dann werde ich künftig halt die Abschreibung in die Betriebsausgaben mit reinnehmen, die Reparaturkosten mit dem ganzen Dramen und allem drum und dran. Und dann ist das mit Sicherheit wesentlich mehr als die 35 Cent, die ich ursprünglich angesetzt habe. Da sagte sie zu mir, ja, das können Sie nicht machen. Da habe ich gesagt, aber Sie können mir sagen, dass ich nur 35 Cent pro Kilometer anerkannt bekomme bei der Einkommensteuererklärung. Lustige Sache, oder? Sie haben sich mit der Frau gestritten und die hat sie wahrscheinlich irgendwo angezeigt. Die hat irgendwas gemacht, mit Sicherheit. Also ja. Lass uns schreiben. Ich habe ja auch in der Zwischenzeit noch Hallo. eine Vorladung bekommen von Wiesbaden, vom Finanzamt Wiesbaden, weil man mir da eine Steuerhinterziehung unterstellt. Ja, ich hätte ja meine Einkünfte nicht alle angegeben. Ich habe gesagt, ich habe meine Einkünfte alle angegeben. Ganz im Gegenteil, nachdem ich nämlich meine Gewinn- und Verlustrechnung umgestellt habe, ist wesentlich weniger an Gewinn oder wäre wesentlich weniger an Gewinn zu versteuern gewesen, als in der ursprünglichen und in der erstmaligen Berechnung der Gewinn- und Verlustrechnung. Und was zum Schreiben? Das ist schriftlich gemacht worden. Haben Sie was zum Schreiben? Ich habe was zum Schreiben, ja. Moment, das dauert ein ganz kleines bisschen. So, ja, ich höre. 241a. 241a. StGB. 241a. StGB, ne? Strafgesetzbuch, ne? Ja. Ich bin eigentlich der Meinung, dass das Strafgesetzbuch nicht gültig ist. Gucken Sie nach, was da steht. Hä? Ich lese mal nach, was da steht. Was ist denn der Inhalt ungefähr, damit ich weiß, auf was ich achten muss? Politische Verdächtigung. Die Willkür, die man hat, wenn man irgendwo einmal angezeigt worden ist. Die Willkür, Aha. die man dann erleidet. Politische steht da genau drin. Okay. Aha. Das ist ja mal gut. Kann man da noch irgendwie ganz speziell was machen oder kann man irgendwie, ich weiß nicht, also ich habe ja schon diverse Strafanzeigen geschrieben wegen der Vorgehensweise des Finanzamts, einfach hier Konten finden und Gehaltsfindungen durchführen. Wen haben Sie angezeigt? Ich habe den Leiter des Finanzamts Bad Homburg angezeigt und die ausführenden Organe, sprich also Gerichtsvollzieher, die hier per schriftlich bei meinem Arbeitgeber vorgegangen sind und auch bei der Bank vorgegangen sind, um die Kontensperren durchzuführen beziehungsweise entsprechend die Gelder direkt vom Arbeitgeber zu kassieren. Wissen Sie, welchen Betrag die von Ihnen verlangen? Ja, das wird in der Zwischenzeit immer mehr. Also es ist einmal ein Betrag, der von meiner Frau verlangt wird, von über 3.800 Euro. Und von mir wollen sie in der Zwischenzeit über 6.900 Euro haben und das Ganze bei einem Nettoverdienst von meiner Frau von etwa 500 Euro und von mir etwa 2.000 Euro und Als Selbstständiger konnte ich das letzte Jahr aufgrund einer Rückenoperation überhaupt nicht arbeiten, hatte also überhaupt keine Einkünfte. Das heißt also, davon ist man der Meinung, dass man da nochmal 10.000 Euro oder mehr nochmal einfach so ohne weiteres ans Finanzamt abdrücken könnte. Der Gag ist natürlich, dass ich noch nicht einmal auf der Bank eigentlich ein Darlehen bekommen würde, weil durch diese Kontensperren und allem drum und dran ist ja meine Liquidität oder meine Kreditwürdigkeit ja gen Null geschrumpft. Das heißt also, meine Bank, auch meine Hausbank, ist nicht mehr bereit, mir einen Zwischenkredit zu machen, um beispielsweise diese Forderung zu erfüllen und aus der Sache rauszukommen, was ja nicht heißt, dass Zwangsgelder, die bezahlt worden sind, auch wieder erstattet werden, weil nach der Abgabenordnung ist nicht die Erstattung von eingetriebenen Zwangsgeldern vorgesehen. Ich weiß also von zwei verschiedenen anderen Leuten, bei denen das genauso gelaufen ist. Denen hat man auch diverse Zwangsgelder aufs Auge gedrückt, obwohl die Steuererklärungen da waren, vom Steuerberater sogar gemacht. Die haben also Beträge in Höhe von 15.000 Euro und mehr nicht mehr wiedergesehen. Die waren sang- und klanglos verschwunden. Und dann hat man immer noch die unberechtigte Steuer gefordert. Ja, das ist so üblich. Ja, ich merke das in der Zwischenzeit. Weil die Wen haben Sie alles angezeigt? Komplett. Das geht über, ich habe das jetzt namentlich nicht im Kopf, also das sind beim Finanzamt Bad Homburg waren das insgesamt 7 Leute, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, insgesamt mit dem Leiter, und in der Zwischenzeit sind auch die Gerichtsvollzieher zusätzlich mit angezeigt worden. Allerdings die Staatsanwaltschaft in Frankfurt, die die Anzeigen bearbeitet hat, hat also so lapidar mitgeteilt, dass im Rahmen meiner geschilderten Vorgänge, ich habe nicht nur geschildert, sondern ich habe ja Belege auch beigeführt, diese Menschen wohl angeblich absolut rechtskonform gehandelt hätten, und aus dem Grunde könnte diese Strafanzeige überhaupt nicht weiterverfolgt werden. Ja, Sie hätten anzeigen müssen wegen 241a StGB. Aber die Person, die Anzeige gemacht hat. Den 200, welche Paragraph? Habe ich ihn doch eben genannt. 241? Ja. Ja, 241 ist für mich jetzt nicht so ohne weiteres nachvollziehbar, weil es geht ja darum, dass hier Zwangsgelder vollstreckt werden nach der Abgabenordnung, und Zwangsgelder sind eine Enteignung, und eine Enteignung ist nicht vorgesehen, beziehungsweise ist ein Eingriff in mein Grundrecht. Ja, was steht denn im Paragraphen 241a? Den kenne ich noch nicht, den habe ich noch nicht gelesen. Ja, ich habe es Ihnen noch eben erklärt. Ja, Sie sagen politische Verdächtigung. Ja. Ja, das klärt aber, das klärt mir im Moment. Ja, weil das so schlecht formuliert ist, aber Sie müssen sich den Paragraphen durchlesen. Sie haben doch eine Willkürmaßnahme erlitten. Ja. Und das geht wahrscheinlich auch noch über andere Behörden, über alle. Und da reicht eine einzige Anzeige. Eine Person zeigt Sie an, Sie sind unser Gegner. Und dann kriegen Sie Ärger von allen Behörden. Okay, na, guck mal, wer das ist. Ja gut, das kann sein. Das bin ich mir in dieser Hinsicht nicht bewusst gewesen. Kann ich mir jetzt so nicht... Sitzen Sie jetzt am Computer? Ja, ich sitze auch am Rechner, ja. Dann gucken Sie nach. 241a StGB. Ich such das mal kurz. Ich such das mal. 241a StGB. Vorschläge macht er schon. Das ist schon mal gut. So, politische Verdächtigung steht hier drauf. Steht ja nicht sehr viel drin hier. Da steht drin, wer einen anderen durch Anzeige oder Verdächtigung der Gefahr aussetzt, in politischen Gründen verfolgt zu werden, müsste ich ja wissen, wer jetzt derjenige ist, der mich angezeigt hat. Da habe ich ja keinen. Doch, die Frau, hatten Sie selbst gesagt, die sich gestritten haben. Ich habe gesagt, ich habe den Verdacht, dass diese Frau das ausgelöst hat. Ich habe nicht gesagt, dass es von ihr ist, weil diese Schwierigkeiten sind mit ihr angefangen. Das ist richtig. Die Frau Rühl war die Erste, mit der ich diskutiert habe und die mich für einen Blödmann hingestellt hat. Ja. Ich weiß aber nicht, ob die eine Anzeige für mich gegen mich erstellt hat. Das weiß ich nicht. Braucht doch bloß etwas weitergegeben haben. Man spricht doch darüber, wenn man seine Arbeit beendet hat, über den Tag und so weiter. Ja, das ist schon möglich. Es ist ja auch möglich, dass Sie wegen dieser Einkommensteuererklärung aus 2007, die hat ja das auch in irgendeiner Form weitergereicht an eine Finanzabteilung in Wiesbaden. Von daher sind ja auch dann so verschiedene Schriftsätze gekommen von wegen, ich hätte noch irgendwelche Steuern zu bezahlen, beziehungsweise es wird mit Haftandrohung gedroht, wenn irgendwelche Steuern nicht bezahlt werden oder wenn auch ein Bußgeld nicht bezahlt wird oder eine Strafe nicht bezahlt wird. Das kommt aus Wiesbaden beispielsweise. Das kommt nicht vom Amtsgericht Bad Homburg, was sich jetzt immer wieder mal so in gewisse illegale Sachen reintut oder reinhängt. Ich habe übrigens heute nochmal einen Durchsuchungsbeschluss nochmal genauer angeguckt und eingescannt, damit ich den auch eventuell an entsprechende Rechtsanwalt oder sowas weitergeben kann. Da hat nämlich ein Mitarbeiter des Amtsgerichts Bad Homburg einen Durchsuchungsbefehl des Richters handschriftlich abgeändert. Da stand vorher mit Maschine reingeschrieben, Öhm, Richter am Amtsgericht, durchgestrichen, handschriftlich reingeschrieben, Feuerbach oder Feuerbach. Und dann das Ganze nochmal mit einem unleserlichen mit einer unleserlichen Unterschrift versehen. Allerdings ist unter dem Stempel noch ganz zart der Name Brandt zu erkennen. Ich bin der Meinung, das ist ja beispielsweise der Tatbestand einer Urkundenfälschung, oder nicht? Ja, wenn aus einer echten eine falsche gemacht wird. Das heißt, dass die natürlich dann auch so falsch sein muss und nicht etwa, dass dann die Person bestätigt, jawohl, das soll auch so, sehr, so sein, wie es da abgelichtet ist. Ja, ich bin nämlich auch der Meinung, dass ein Durchsuchungsbeschluss, wenn er also jetzt an mich oder an meine Frau durchgeführt werden sollte oder sonst irgendwas, müsste normalerweise von dem ausgestellten Richter oder ausstellenden Richter, müsste im Original unterschrieben sein. Ist das richtig? Wahrscheinlich schon. Ja, aber es steht nur der Name und der unleserliche Name oder das Gekrakel des angeblichen Urkundsbeamten drin. Sonst nichts. Ist da ein Stempel oder ein Siegel? Stempel und Siegel ist drauf. Beglaubigt? Steht auch drunter, ja. Ja, das ist üblicherweise nicht genügend. Ja, genau. Können Sie das sehe ich auch so. Haben Sie Das könnte ja im schlimmsten Fall bedeuten, dass er nur beglaubigt, dass jemand irgendwie vorhat, sowas zu tun. Aber der Richter hat es ja nicht unterschrieben. Damit ist es eigentlich nicht rechtskräftig. Aber der Richter hat normalerweise in einer ganz anderen Akte seine Unterschrift drin. Die muss man mir aber im Original vorlegen. Das können Sie dann dort so vortragen. Aber ich habe schon in einem anderen Fall genau dasselbe erlebt. Habe ich auch ein Urteil zugestellt bekommen und dann habe ich gesagt, Leute, dieses Urteil ist nicht gültig, weil es ist nicht rechtskräftig unterschrieben. Zumindest ist es nicht mit der Unterschrift des Richters bei mir angekommen. Wann haben Sie das vorgetragen? Das haben wir im Dezember vorgetragen. Da ging es nämlich um eine Ordnungswidrigkeit. Und da habe ich dem Herrn Richter erklärt, dass er überhaupt keine gesetzliche Grundlage hat zum Ordnungswidrigkeit, um eine Ordnungswidrigkeit zu ahnden, weil im Paragraph 5 des Ordnungswidrigkeitsgesetzes der Geltungsbereich nicht definiert ist. Da steht beispielsweise drin, sofern in diesem Gesetz nicht anders genannt, gilt können Ordnungswidrigkeiten nur geahnt werden auf Schiffen und Flugzeugen unter deutscher Flagge. Da steht nichts drin, dass das in Hessen, Baden-Württemberg oder Bayern irgendwo gilt. Und der Richter hat dann in der entsprechenden Ablehnung zu diesem Fall, hat er reingeschrieben, und übrigens, die Ordnungswidrigkeitengesetz gilt überall, da Deutschland ein dreidimensionales Staatengebilde ist. Er hat noch nicht einmal ein Urteil gefunden oder einen Paragraphen gefunden, in dem der Geltungsbereich des Ordnungswidrigkeitsgesetzes definiert ist oder klar definiert ist. Er hat sich auf Kommentare, Renate, er hat sich auf Kommentare bezogen, die er irgendwo gefunden hat. Und dann habe ich ihn nur gefragt, wollen Sie mir jetzt glaubhaft versichern, dass Kommentare Gesetzestexte ersetzen? Dann haben wir beide ein Problem. War das denn vor Ihrem Ärger mit dem Finanzamt? Nee, das läuft jetzt so nebenbei. Der erste Ärger war diese... Finanzamt. Der erste Ärger ist Finanzamt seit 2007, ja. Mit der Einkommensteuer dann so in 2008 losgegangen, ja. Jetzt zählen Sie mal auf, in einer Reihenfolge, was zuerst passiert ist. Finanzamt, Hausdurchsuchung oder wie war es jetzt? Nee, zuerst Finanzamt. Ja. Das Finanzamt schreibt und fordert und macht hin und her und hat für den kommenden Montag, den 28.01., einen Termin hier angekündigt mit einem Schreiben. Und da steht drin, wir sollen uns hier zwischen 9 Uhr und 16 Uhr zur Verfügung halten. Ansonsten verweist er auf einen Durchsuchungsbeschluss vom 7.01.2013. Ja. Und das ist dieser Durchsuchungsbeschluss, der auf dem der Name beispielsweise des Richters noch handschriftlich geändert wurde. Sie brauchen Kameraleute für diesen Termin, denn eigentlich ist es nur die Öffentlichkeit, die solche Leute da noch abschreckt. Ja, das ist mein Problem. Ich habe nämlich einen Termin schon in Frankfurt, den kann ich nicht absagen. Ich habe auch noch einen Arzttermin, weil ich bin ja operiert worden vor kurzem. Ich kann nicht einfach zu Hause bleiben. Und außerdem kann ich auch nicht einfach zu Hause bleiben, nur weil irgendjemand vom Finanzamt Bad Homburg der Meinung ist, er schmeißt einen Zettel ein, weil er mich nicht angetroffen hat, obwohl jeder weiß, dass man als Arbeitnehmer ja auch beschäftigt ist. Da kann man ja auch sagen, wir wünschen einen Termin oder sonst was in der Richtung. Das hat nie stattgefunden, sondern es liegt ein Zettel im Briefkasten drin. Wir haben Sie heute um 10.35 Uhr nicht erreicht. Ich komme die nächste Woche am Montag am 28. in der Zeit von so und so und verweise auf den Durchsuchungsbeschluss vom 7.01. War denn da Ihre Adresse auf diesem Zettel? Ja. Er war ja hier. Er war ja hier, obwohl ich ja eigentlich ein Hausverbot ausgesprochen habe. Ein Betretungs- und Haus- und ein Hausverbot und ein Betretungsverbot des Grundstücks. Und trotzdem habe ich an den Fußspuren gesehen, wie ich abends nach Hause gekommen bin, dass jemand an den Briefkasten gegangen ist. War eindeutig erkennbar. Mhm. Ja, man hat sie wahrscheinlich in die Gruppe der reichsdeutschen politischen Feinde eingeordnet. Ich habe nie auf so eine Diskussion mich eingelassen. Aber man hält sie dafür. Ich lese ja auch diese Sachen im Internet. Ich berufe mich nur auf das Grundgesetz. Also das heißt, ich berufe mich darauf, dass Gesetze nur dann gültig sein können, wenn sie grundgesetzkonform entstanden sind. Beispielsweise das Einkommensteuergesetz vom 16. Oktober 1934. Das kann niemals grundgesetzkonform gewesen sein. Das hat der Adolf Hitler erlassen. Das steht aber heute noch interessanterweise im Gesetzestext drin. Da steht immer noch drin, Einkommensteuergesetz 16. Oktober 1934. Interessanterweise. Ganz lustige Angelegenheit. Also ich berufe mich vom Prinzip her, berufe ich mich nur darauf, dass wenn mich jemand verurteilen möchte oder wenn jemand behauptet, ich hätte eine Straftat begangen, dann berufe ich mich darauf, dass es auch ein Gesetz geben muss, in dem diese Sache definiert ist. Wenn ich aber jetzt kein Gesetz finde oder beziehungsweise nur Gesetze finde, die gegen das Grundgesetz verstoßen, beispielsweise diese Abgabenordnung, die Zwangsabgabe ist ja eine Enteignung und mein Eigentum ist grundrechtsmäßig geschützt. Das heißt, in der Abgabenordnung hätte dieser Paragraph 14, glaube ich, ist das mit dem Eigentum, ich weiß es nicht ganz genau, hätte aufgeführt werden müssen, dann wäre das Gesetz eventuell konform. Aber diese Abgabenordnung erweckt auch schon immer wieder den Eindruck, als ob sie in der Vergangenheit mehrfach verändert worden ist und rückwirkend das alles schon so gewesen sei, wie es heute zu lesen ist. Das ist übrigens beim Einkommensteuergesetz genau das Gleiche. Da werden Gesetzesänderungen gemacht und es wird immer wieder auf das Datum von 16. Oktober 1934 verwiesen. Also das Gesetz ist angeblich schon seit 1934 in der Form aktuell. Mhm. Und das ist der Punkt, den ich versuche, dem Finanzamt zu erklären und den ich auch versuche, den Richtern des Amtsgerichts Bad Homburg zu erklären, dass sie vom Prinzip her keine gesetzliche Grundlage haben, eine Hausdurchsuchung anzuordnen. Denn wenn ich vorher schon versucht habe, meine Konten zu finden, beim Arbeitgeber das Geld abzugucken und in der Zwischenzeit sogar nochmal illegale Grundbucheintragungen, die als Sicherungshypothek definiert sind, durchgeführt habe. Warum kommt dann noch bei mir jemand an die Haustür und möchte genau dieselben Beträge, die er vorher schon als Grundschuld eingetragen hat, nochmal in bar kassieren? Ich möchte jetzt wissen, was gewesen ist, bevor das Finanzamt bei Ihnen diesen Ärger begonnen hat. Da hat es doch sicherlich irgendwo mal etwas gegeben, dass Sie auffällig geworden sind. Nee, überhaupt nicht. Vielleicht haben Sie es nicht gemerkt. Ich habe, wie gesagt, wir sind jetzt über 20 Jahre selbstständig. mit einem selbstständigen Gewerbe. In dieser Zeit habe ich meine Buchhaltung ordnungsgemäß gemacht. Ich habe ja auch noch diverse Ordner hier stehen und da ist eine einwandfreie Gewinn- und Verlustrechnung durchgeführt worden. Wie gesagt, wir hatten auch hier schon diese Buchprüfer sitzen. Die sind im Prinzip ergebnislos abgezogen. Die haben keine Fehler gefunden, die irgendwie hätten berechtigen können oder die hätten sagen können, da laufen krumme Dinger. Die haben mir zwar die Schwarzarbeit vorgeworfen, aber mit den Rechnungen konnte ich ja beweisen, dass Rechnungen gestellt worden sind für die Arbeiten und dass der Kunde entsprechend reduziert hat. Also das wurde alles eindeutig belegt und nachgewiesen. Und ich habe eine ordentliche Buchführung. Vielleicht haben Sie mal bei irgendjemandem etwas gekauft oder verkauft oder einen Kunden gehabt, der aus irgendeiner politischen Richtung ist. Das Einzige, was mir nochmal einfällt, ist ein Sachverhalt. Und zwar hat mich ein Architekt versucht, übers Ohr zu hauen. Und zwar hat er von mir eine Nastrinfo, ich mache gerade einen Landschaftsbau. Das heißt, ich habe auch da so Geräte, um Platten, Betonsteine und so Sachen zu schneiden. Der hat eine Nasstrennvorrichtung von mir gehabt über meinen Kumpel, der gleichzeitig mit mir zusammen auch Erdarbeiten und Baustellen gemacht hat und hat diese kaputt gemacht. Und dann habe ich dem guten Mann gesagt, ich möchte die Reparatur, diese abgenutzte Scheibe, die über 350 D-Mark gekostet hat, zu D-Mark-Zeiten noch, diese Scheibe möchte ich bezahlt haben. Und ich habe meinen Mietpreis zu gut für diese Maschine, für diese zwei Wochen, die er sie in Beschlag hatte. Hat er gesagt, von mir gibt's kein Geld. Dann habe ich gesagt, das ist in Ordnung, ich nehme das zur Kenntnis. Und dann habe ich mich mal ein bisschen hingesetzt und dann habe ich mal ein bisschen nachgedacht. Und dann habe ich ihn angezeigt in Bezug auf den Sachverhalt, dass mir aufgefallen ist, dass seine Baustellen, auf denen ich gelegentlich auch mal war, hauptsächlich mit Polen gemacht werden. Und die Polen haben sich ab und zu beschwert, das hat man so hintenrum mitgekriegt, dass sie zwischen 5 und 7 D-Mark, das war zu D-Mark-Zeiten, für diesen Halsabschneider arbeiten mussten. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe alles nochmal recherchiert und habe mal überlegt, wo diese Polen überall waren, auf welchen Baustellen, und dann habe ich ihn angezeigt. Und dann war der Zoll bei ihm und hat ihm den ganzen Laden auf den Kopf gestellt. Und seitdem mag er mich nicht mehr. Wenn er mich sieht, dann dreht er sich immer rum und läuft weg. Ich habe das letzte nämlich noch mal gesehen. Aha. Ja, dann sind da vielleicht Machenschaften aufgeflogen, die vielleicht damit zusammenhängen, dass sie jemanden mitverärgert haben im Ganzen. Ja gut. Eine Konkurrenz. Eine Konkurrenz weniger, kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Konkurrenz weniger, weil wie gesagt, ich habe aus gesundheitlichen Gründen meine Tätigkeiten im Gartenlandschaftsbau fast reduziert auf null. Ich bin nur noch als Berater in irgendwie oder als Vermittler in irgendeiner Form mit tätig und mache meine Tätigkeiten für die Ausbildung im Gartenlandschaftsbau. Ansonsten mache ich nämlich gar nichts mehr. Ich bin, wie gesagt, jetzt vor kurzem am Rücken operiert worden, letztes Jahr im März auch am Rücken operiert worden. Ich kann überhaupt keine großartigen körperlichen Arbeiten mehr leisten und ich habe das ja schon, wie gesagt, die Rückenschmerzen habe ich schon seit über 30 Jahren. Ich habe diese Tätigkeiten zurückgefahren, weil ich es einfach nicht mehr leisten kann. Ich kann nicht mehr den ganzen Tag auf der Baustelle tonnenweise Steine verlegen und machen und soll dann abends noch gesund und am Wochenende fürs Finanzamt arbeiten. Weil die Buchhaltung muss auch gemacht werden. Also das sind die zwei einzigen Leute, die mir einfallen. Das ist der Architekt Rosengarten aus Grevenwiesbach und die Frau Rühl vom Finanzamt Bad Homburg. Ja, das könnte schon sein, dass das damit zusammenhängt. Das heißt, Sie haben einmal einem Unternehmer etwas Schwarzes angedichtet? Das war nicht angedichtet. Nachgewiesen vielleicht sogar. Und dann traf das Gleiche bei Ihnen zu. Ja, ich habe ja nichts. Ich weiß nicht, ob das zeitgleich jetzt zusammenkommt mit Renate, mit dem Rosen. Späte Rache. Ah, späte Rache. Na ja, gut, späte Rache ist auch süß, gell? Mindestens schon 10 Jahre her mit dem Rosengarten, gell? Ja, vergisst er sowas nicht. Ja, das kann sein. Das kann sein, dass er sowas nicht vergisst, ja. Das kann. Was haben Leute davon, andere zu denunzieren? Weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Ja, vielleicht hat er nach 10 Jahren immer die Zeit dafür gehabt. Dass er was ausgebrütet hat. Gut, das kann ja sein, aber das Problem ist ja, wenn ich eine Strafanzeige stellen will, muss ich ja eine bestimmte Person benennen. Und ich kann jetzt nicht auf blanken Verdacht hin den Architekten verdächtigen, das möchte ich auch eigentlich gar nicht, weil dann begebe ich mich auf dieselbe Schiene, wie das andere Leute machen, und ich möchte mich eigentlich davon abheben. Ich bin der Meinung, dass es gibt auf der Welt genug Dinge, die ich nicht möchte, dass mir sie jemand antut, und dann tue ich das jemand anderem auch nicht an. Also das heißt, ich möchte nicht gehauen und geprügelt werden oder sonst irgendwas, und einfach solche haltlosen Verdächtigungen möchte ich nicht machen. Ich habe auch damals, wie ich diesen Mann angezeigt habe, habe ich nur das benannt, was ich vor Ort gesehen habe und auf den Baustellen, die ich war. Ich wusste, dass der mit diesen Polen noch 20 andere Baustelle hatte, aber ich habe kein Wort davon reingeschrieben. Ich habe keine Verdächtigungen ausgesprochen oder sonst irgendwas. Und was mich auch nochmal geärgert hat, das ist das, was meine Frau jetzt gerade nochmal sagt, ist der Sachverhalt, dass ich bei dem mal im Büro war und er rumgeprahlt hat, dass er mindestens 7-mal im Jahr auf die Malediven fährt, weil er sonst keine Chance hat, das Schwarzgeld unter die Leute zu bringen. Das ist also von dem ein Zitat gewesen. Nachdem dann bei ihm alles mal durchsucht worden ist, hat es natürlich hier bei uns im Usinger Raum auch ein bisschen Kreise gezogen, weil da haben mich beispielsweise hier die Tankstelle, der Wallenhorst, hat mich die Tankstelle angerufen, und der Besitzer hat mich gefragt, den ich persönlich kenne, was ich denn mit diesem Architekten zu tun hatte, weil bei ihm wäre es Finanzamt gewesen. Da habe ich gesagt, ich habe den angezeigt wegen dem Verdacht der Schwarzarbeit und habe die Baustellen benannt und allem drum und dran. Und dann haben die bei dem in den Unterlagen nachgeguckt, und dann wurde jeder Geschäftskunde, der irgendwann mal etwas mit dem zu tun hatte, also das heißt, der Architekt war ja eben irgendwo tätig, sowas habe ich mir auch gedacht, wurden alle Leute entsprechend aufgefordert, und das hat schon ein bisschen Kreise gezogen hier im Bezirk. Also das hat schon Kreise gezogen. Ja, bitte. Das ist hat man vielleicht. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob die Aktion aus dieser Richtung kommt, ob diese Schüsse aus dieser Richtung kommen. Ich nehme an, man hat sich Zeit gelassen, damit es nicht auffällt, und dann kam da so eine Retour. Ja, aber ich sehe es eigentlich anders. Ich bin der Meinung, dass es mit der Frau Rühl zusammenhängt vom Finanzamt Bad Homburg. Das ist ja nicht ausgeschlossen. Hä? Das ist ja nicht ausgeschlossen. Ja, weil die hat mich ja als einen Dummbeutel hingestellt. Die hat ja gesagt, ich hätte keine Ahnung. Und ich wüsste nicht, wie man sowas macht. Und das, was sie sagt, ist richtig, und was ich sage, ist grundsätzlich falsch. So hat sie sich damals ausgedrückt. Und nachdem ich noch gesagt habe, nicht nur, dass ich als Selbstständiger die ganze Woche arbeiten muss, zwischen 12 und 14 Stunden, und dann sitze ich am Samstag, Sonntag noch im Büro und muss noch fürs Finanzamt Erklärungen unterschreiben oder dies oder jenes machen, und dann sagte sie, ja, ich arbeite auch fürs Finanzamt. Dann habe ich ihr gesagt, ich muss fürs Finanzamt arbeiten, kriege kein Geld dafür, sondern ganz im Gegenteil, ich muss dann auch Steuern bezahlen obendrauf. Und so ist es auch. Also ich wäre gerne bereit, Sie haben ja über Ihre Internetseite da mitgeteilt, dass Sie auch Interviews oder sonst irgendwas durchführen. Ich wäre auch gerne bereit, nochmal ein Interview in einer Form zu geben, wo ich auch keine Probleme habe, dass das veröffentlicht wird, weil Schriftstücke mit den Namen der Leute, ich glaube nicht, dass das unter den Datenschutz fällt oder sonst irgendwas, wenn also jetzt jemand Vollstreckungen durchführen möchte oder sonst irgendwas, kann ich mir nicht vorstellen, dass man sich da irgendwie strafrechtlich in irgendeiner Form vergeht. Ich habe keine Ahnung. So. So, was heißt das so? Tja. Also meine Frage ist, besteht Ihrerseits Interesse daran, dass man da ein Interview macht, oder wollen Sie das grundsätzlich nur am Telefon machen und zeichnen das dann auf, weil das haben Sie offensichtlich bei den anderen Kollegen auch gemacht und dann das Einverständnis geholt diesbezüglich, dass diese Sachen veröffentlicht werden? Ich frage halt Sie jetzt, in welcher Form Sie diese Veröffentlichung durchführen möchten. Weil ich muss wirklich davon ausgehen, dass ich mich an die Öffentlichkeit wenden muss. Allerdings, ich habe hier das Problem, dass Presse und Rundfunk und Fernsehen sich mit diesen Sachen nicht beschäftigen wollen. Ich habe also hier die Bild-Zeitung in Frankfurt, Frankfurter Rundschau und so weiter schon alles kontaktiert und auch darum gebeten, dass bei solchen Aktionen mal irgendjemand da wäre, da lassen die Finger davon. Wenn also irgendwelche Termine sind, wo es dann heißt, wir kommen und wollen Sie besuchen, da haben die alle nie Zeit. Weil Sie vorhin gesagt haben, ich soll die Presse und die Öffentlichkeit informieren, ist alles schön und gut, nur die Presse und die Öffentlichkeit ignoriert mich in diesem Falle. Ist auch normal. Ja. Alles, was Behörden betrifft, da möchten diese Herrschaften normalerweise nichts mit zu tun haben. Ja, ist schon ganz klar. Das wie ist ganz logisch. Ja, aber der Architekt. Man hat ja Angst vor den restriktiven Maßnahmen, die diese Leute da ins Leben rufen mit allem drum und dran. Das ist ja auch existenzgefährdend, wie das ja bei mir zu sehen ist. Man macht 10.000 Euro Grundschuldeintragung und verlangt dann auch 10.000 Euro bar auf die Kralle und geht gleichzeitig beim Arbeitgeber und sagt, ich will die Kohle haben. Ne? Das sind alles so Dinge, was im Endeffekt halt nicht mehr so richtig Spaß macht. Ist Ihr Haus und Grundstück in Sicherheit? Nee. Wie soll ich das in Sicherheit bringen? Ich kann es nicht nach Frankreich tragen. Ja, vielleicht durch andere Möglichkeiten, indem Sie Teile des Hauses, Teile des Grundstücks an Verwandte vergeben. Das ist nicht machbar. Da sind Grundschuldeintragungen noch vorhanden, weil die meisten Menschen, und dazu gehöre ich auch, müssen ein Haus finanzieren, das heißt ein Teil des Kapitals ist ein Bankdarlehen. Die Bank lässt natürlich diese Darlehen mit Grundschuldeintragungen sichern und selbst wenn sie jetzt versuchen, irgendwie da was zu verkaufen, müssten sie diese Grundschuld bezahlen. Also die Grundschuldeintragungen, diese damit zusammenhängenden Darlehen, wären dann sofort kündbar und die müssten dann sofort bezahlen und da haben sie keine Chance für das zu machen. Also ich habe im Moment auf jeden Fall keine Chance. Und im Übrigen wird auch in diesen Schriftstücken, wo sie seitens des Finanzamts jetzt mitteilen, wird auf die Strafprozessordnung verwiesen, wo es heißt, wer versucht, Eigentum oder irgendwelche Sachen zwischenzeitlich an andere zu veräußern oder dem der Pfändung zu entziehen, macht sich nach der Strafprozessordnung strafbar. Der Strafprozessordnung nicht? Doch, steht so drin. Pfandkehr. Das steht so drin. Ja, Strafgesetzbuch, Strafprozessordnung. Im Strafgesetzbuch, ja. So, genau. Steht nämlich in diesem Schreiben drin. Obwohl, ich bin gerade auf dem Weg nochmal. Da steht es nämlich drin. Und wie gesagt, ich habe hier nichts zu verstecken. Mir geht es ja nicht darum, unseren Staat zu bescheißen oder sonst irgendwas. Was heißt unser Staat? Ich bin nicht der Meinung, dass es unser Staat ist. Weil das ist kein von mir gewählter Vertreter vor Ort oder so. Moment, ich hab's gefunden. Ich muss nur noch mal hinlegen, weil mir fehlt die dritte Hand, um das Ding aufzuschlagen. Ah ja, Kaffee wäre nicht schlecht, Renate. Das wäre gut. So, in dem Schreiben, interessanterweise, steht da immer drin, man hat sie nie angetroffen und auf die Kopie wird hingewiesen. So, hier steht Paragraf 288, Vereitelung der Zwangsvollstreckung. Ja, und da drüber steht Auszug aus dem Strafgesetzbuch. Und damit wird mit Freiheitsstrafen bis zu 2 Jahren oder mit einer Geldstrafe gedroht. Mhm. Ich habe nichts zu verstecken. Ich habe kein Geld oder sonst irgendwas. Wenn, dann ist alles in der Finanzierung für das Haus gebunden. Also die Lebensversicherungen oder sonst irgendwas, was existieren, sind alle Absicherungen der Hausfinanzierung. Die sind jetzt frei verfügbar, aber ich könnte mir vorstellen, dass das Finanzamt oder sonst irgendjemand versucht, diese Mittel aus irgendeinem Grund loszueisen und die einzuziehen. Ich weiß das nämlich von jemand anderem. Der ist ebenfalls mal in Zahlungsverzug gekommen, weil ihn ein Lieferant hängen gelassen hat mit über 100.000 Euro für ein Bauvorhaben. Und im Endeffekt hat man dem guten Mann, hatte frisch gebaut, hat man seine Wohnungsbauzulagen, die es zu dem Zeitpunkt noch gab, und seine Lebensversicherung und allem drum und dran, die auch für die Absicherung des Baudarlehens waren, hat man alle einkassiert, hat ihm also einen Schaden von über 90.000 Euro verursacht. Das Geld hat er bis heute nicht mehr gesehen. Also das ist der Punkt mit diesen Vollstreckungsmaßnahmen. Wie gesagt, in der Abgabenordnung ist nicht vorgesehen, dass diese Zwangsgelder zurückerstattet werden. Wenn die das Geld einmal haben, ist es weg. Der Mann oder die Frau oder wer auch immer bleibt auf den Schulden, die dann da sind, sitzen. Ja, alles bekannt. Alles bekannt, ja. Wir müssen uns nur entsprechend wehren. Wer soll denn am Montag dann zu Hause sein, wenn die Leute kommen? Termine, ich muss Geld verdienen. Ich habe Termine, ich muss arbeiten. Ich kann nicht den ganzen Tag zu Hause sitzen. Und wie gesagt, ich muss auch noch mal beim Arzt, beim Orthopäden wegen meiner Rückenoperation. Ich kann nicht den ganzen Tag zu Hause sitzen und warten, bis irgendjemand kommt. Ich werde etwas anderes tun. Ich werde hier mit meinem Fotoapparat rundlaufen und alles fotografieren, also meine alte Stereoanlage, die 25 Jahre alt ist, und die alten Stereo-Lautsprecherboxen und so weiter, alles, was hier drin steht, ich werde das alles fotografieren. Auch mein Rechner, den ich da habe, mit dem ich meine Geschäfte abwickle, wo ich meine Rechnungen schreibe und dies und jenes und allem drum und dran, das wird alles fotografiert. Und ich bin der Überzeugung davon, wenn ich am Montag nicht da bin, und ich werde am Montag nicht da sein, ich lasse mich auf diese Art und Weise nicht erpressen, auch nicht mit so einer fadenscheinigen und irrelevanten Durchsuchungsbeschluss, wo einfach noch der Name vom Richter durchgestrichen worden ist und dann handschriftlich geändert worden ist. Durch solche Sachen lasse ich mich nicht erpressen. Sondern ganz im Gegenteil, ich habe jetzt eine Strafanzeige schon geschrieben, und die geht nämlich genau mit diesem Schreiben, geht die nämlich an die Staatsanwaltschaft nach Frankfurt. Es ist üblich, dass man Menschen aus solchen Situationen nicht heraushilft. Ha? Nochmal, ich habe es nicht verstanden. Ist das Telefon zu leise? Nee, da war irgendwie kurzer Aussetzer. Wahrscheinlich, ich telefoniere über das Internet, da war ein kurzer Aussetzer. Es ist üblich, dass man Menschen in solchen Situationen nicht daraus hilft. Ja, das auch nicht mit Strafanzeigen. Ja, ich habe nämlich auch mich an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gewandt und hab denen dann auch entsprechend die Unterlagen zugeschickt mit allem drum und dran. Und dann kriegt man dann die lapidare Antwort. Sehr geehrte Familie Adams, wir können Ihnen nicht helfen, weil die Bundesrepublik Deutschland die damit zusammenhängenden Verträge und Einzelvorschriften nicht ratifiziert hat. Dann frage ich mich, warum haben wir hier die EU oder den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, wenn Deutschland noch nicht einmal die Verträge hat. Wann war dieses Schreiben? Das habe ich, ja. Ja, von wann? Dieses Schreiben ist vom Dezember, das ist... Die Richter, die da tätig sind, haben wohl im Dezember so um den... Welches Jahr? Um den 16. Aus dem letzten Jahr, 2012. 2012. Aha. Aus 2012. Das ist ungefähr 3 oder 4 Tage vor Weihnachten ist das gekommen, die Ablehnung. Haben Sie es alles digitalisiert? Ja. Können Sie es mir zusenden? Kann ich. Ich sende Ihnen dann auch etwas zu. Aber Sie können ja mal... Nein, ich weiß nicht, wo es veröffentlicht ist. Ich habe sowas Ähnliches über die Ratifizierung. Und es gibt gewisse Beiträge im Internet, die sich genau mit solchen Themen befassen. Kann ich Ihnen zusenden. Ja, das Schlimme ist nur, ich habe nicht so viel Zeit. Also ich bin ich arbeitslos oder sonst irgendwas in der Richtung und bin auch noch krank und muss dafür sorgen, dass also am Ende vom Monat Geld da ist. Das heißt, ich muss arbeiten. Ich habe gar keine Chance, weil ansonsten haben wir nichts mehr zu essen die nächste Woche. Ich muss also arbeiten und muss also meine Zeit auch dementsprechend so einteilen, dass ich da einigermaßen zurechtkomme. Und ich kann auch nicht meine ganze Energie in solche Sachen reinstecken. Also das ist ein bisschen schwierig. Wie viel Geld fordert man denn insgesamt von Ihnen? Vom Finanzamt? Das ist rund 10.000 Euro. Haben Sie die? Nö, woher denn? Bei 2.000 Euro oder mit dem Gehalt meiner Frau, wobei wenn alle Versicherungen und Kram und alles abgezogen sind, haben wir im Endeffekt noch nicht einmal 1.000 Euro zum Leben im Monat als 4-Personen-Haushalt. Woher soll ich 10.000 Euro aufbringen? Wie soll das gehen? Man möchte wahrscheinlich Ihr Haus haben. Gehe ich davon aus, ja. Grundstück auch. Grundstück wahrscheinlich auch, ja. Denken Sie, Sie behalten das in den nächsten 3 Jahren? Wenn es so weitergeht, nicht. Ja, das ist das Problem. Wenn es so weitergeht, nicht. Was ist denn beim Finanzamt alles ausgetauscht worden, am Personal zum Teil? Da sind einige Leute, die nicht mehr in Erscheinung treten. Das kann ich aber jetzt nur rückwirkend über den gesamten Schriftverkehr nochmal feststellen. Also ganz offensichtlich ist es die Frau Rühl, die ist nicht mehr da. Das hat mir eine Frau Kropfelder gesagt, die jetzt wohl offensichtlich Abteilungsleitung ist. Das war vorher die Frau Rühl. Und meinen Sachbearbeiter gibt es in der Hinsicht auch nicht mehr. Das war früher ein Herr Lindner. Wer es jetzt ist, weiß ich eigentlich noch nicht einmal. Und ich müsste, wie gesagt, in diversen Schreiben müsste ich nochmal nachgucken. Beispielsweise habe ich es auch aufgeführt in den ersten Strafanzeigen von Frankfurt. Da sind die Namen auch alle mit aufgeführt worden vom Finanzamt. Mit Zimmernummer sogar. Sind das einzelne einfache Mitarbeiter oder ist das auch jemand aus der Verwaltung und Geschäftsführung? Also ein Brief oder zwei Briefe hat sogar der Dr. Wiejeczorek, der als Leiter des Finanzamts Bad Homburg ist, einmal sogar selbst unterschrieben. Alle anderen Schriftstücke, wenn sie unterschrieben waren, waren dann von irgendwelchen Sachbearbeitern. Also das ging querbeet, weil wir waren irgendwie immer überrascht, dass jedes Mal mit einem und demselben Sachverhalt und mit einem und derselben Ablehnung ein anderer Mitarbeiter schreibt. Also entweder waren in der Verwaltung, der eine oder andere hat sich geweigert oder ist dann krank geworden, damit er den Brief nicht schreiben musste oder sonst irgendwas, oder der Chef hat jedes Mal einen anderen genommen, um uns zu verwirren, und so eine Zerstreuungstaktik da darzulegen oder sonst irgendwas. Mhm. Weil anders kann ich es mir nicht erklären. Also es sind in der Zwischenzeit bestimmt schon über 10 Namen, die da aufgetaucht sind. Und die dann auch interessanterweise dann nicht mehr auftauchen. Also jetzt beispielsweise vor 8 Wochen waren die ersten, oder vor 3 Monaten waren die ersten Vollstreckungsversuche vom Finanzamt beim Arbeitgeber und so weiter. Da stand auf den Pfändungs- und Überweisungsbeschlüssen ein ganz anderer Name drauf, wie das, was jetzt beispielsweise hier auf dem Termin und auf der Zahlungsanforderung draufsteht. Jetzt haben wir hier eine Frau Keutsch. Und vorher war das ein Herr Becker und ein Herr Bauer und irgendwelche anderen Leute nochmal. Also die, scheinbar werden die auch entweder reihenweise verschlissen oder ausgetauscht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe noch ein bisschen Humor. Hören Sie, ich lache noch gelegentlich. Sind Sie noch dran? Ja. Was macht Sie jetzt so schweigsam? Ja, ich überlege gerade. Ich überlege schon lange, wie dieser Wahnsinn zu stoppen ist, der da läuft. Ich überlege das schon lange. Haben Sie mal eine Partei gewählt? Ah, ich war hier einmal, wollte ich in einer Partei in Usingen tätig werden. Das war die Freie Wählergemeinschaft. Die haben sich aber interessanterweise kurz vor der Wahl ins Ausgeschossen, weil sie zu blöd waren, muss man so ganz ehrlich sagen, zu blöd waren, zeitgerecht und fristgerecht ihre Wahlunterlagen abzugeben. Es war unglaublich. Und das Ganze war noch durch einen Rechtsanwalt gemacht worden. Also der Rechtsanwalt war aufgefordert worden von der Partei, die Unterlagen und darunter auch meine, weil vorher sind ja alle Leute, die sich aufstellen lassen wollten für das Stadtparlament, wurden gefragt, ob sie dieser Aufstellung zustimmen. Da habe ich dann entsprechend unterschrieben, und diese Unterlagen hat dieser Rechtsanwalt, man glaubt es kaum, versemmelt und nicht fristgerecht abgegeben, und damit hatte sich diese Partei ins Ausgeschossen. War das die Sache mit der Frau Pauli? Die Frau Pauli? Nee, Pauli. Woher wissen Sie den Namen Pauli? Ich weiß jetzt nicht. Frau Pauli in der Bank. Nee, ich glaube nicht, dass die damit was... Da war so eine Sache gewesen. Das, Was Ähnliches. Wie ist dann der Rechtsanwalt nochmal, der das verbockt hatte? Oh, das ist schon so lange her. Man erinnert sich nicht an jeden Scheiß, Gott sei Dank. Ich weiß es nicht mehr. Ob da eine Frau Pauli beteiligt war, das weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, dass der Rechtsanwalt gemeint hat, er müsste in letzter Minute die Unterlagen abgeben. Und da stand noch jemand vor ihm, der auch die Unterlagen abgeben wollte. Und da ist lange Zeit diskutiert worden. Und in der Zwischenzeit hat es geheißen, 18.30 Uhr, jetzt können keine Unterlagen mehr angenommen werden. Und damit hatte sich die Partei jetzt ausgeschossen. Ob eine Frau Pauli beteiligt war, weiß ich jetzt nicht. Kann ich jetzt überhaupt nicht sagen. Ich habe es dann auch nicht mehr nachverfolgt. Da war mein politischer Wille schnell erloschen. Ja, sonderbar. Wahrscheinlich auch kein echter Rechtsanwalt, sondern ein... Doch. Der hat lange Zeit ja, hier aber in Usingen praktiziert. Wahrscheinlich als Rechtsanwalt. Ein Eingeschleuster. Das weiß ich nicht, ob da eingeschleust oder wie oder was. Ja, bei so einem Verhalten ist es doch naheliegend. Ich weiß aber nicht mehr, ob der überhaupt noch hier praktiziert. Also ich glaube, der hat sich auch dann vom Acker gemacht, weil so eine Schmach, die konnte er wohl nicht auf sich sitzen lassen. Der ist nicht mehr hier. Ich habe schon ewig nichts mehr gehört. Also der Name wäre mir auch dann nochmal aufgefallen, wenn es um den gegangen wäre. Der ist nicht mehr da. Anzunehmen, dass der Mann eingeschleust war. Oder Geld bekommen hat, damit die nicht entstehen. Naja, die FEG war lange Zeit im Parlament tätig. Also fast, ich glaube fast 12 Jahre, also 3 Legislaturperioden oder sowas, waren die im Stadtparlament, waren die vertreten. Also die gab es schon, die waren schon mit dabei. Und es ging eigentlich nur um die Neuwahl, Neuwahl zum Stadtparlament, und da sollten die entsprechenden Bewerbungen abgegeben werden, und das ist richtig schön versemmelt worden. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das damit jetzt irgendwie irgendwas damit zu tun haben sollte. Also meine politische Karriere habe ich an dem Tag dann einfach nochmal zu den Akten gelegt, habe ich gesagt, das war ein Wink des Schicksals, die Politik will mich nicht. Vielleicht hat die Politik das sogar geahnt, dass sie mich nicht wollen. Kann ja auch sein. Nee, und dann habe ich das einfach gelassen. So. Haben Sie eigentlich eine E-Mail-Adresse? Ist auf der Webseite unten drauf. Auf der Webseite unten drauf. Das heißt, ich werde Ihnen mal... Ich hoffe, dass ich alles eingescannt habe. Ich habe also jede Menge von eingescannten Unterlagen, auch Beschlüsse von Richtern und lauter so ein Scheiß, habe ich alles da, und dann schicke ich Ihnen das alles mal rüber. Es kann natürlich sein, dass aufgrund der Menge vielleicht ich Ihnen 1 oder 2 E-Mails schicken muss, oder vielleicht sogar auch 3, bis ich alles rüber habe. Wäre das okay? Ja, ja. Ja. Und Sie veröffentlichen sowas grundsätzlich, oder muss ich noch irgendwie eine Einverständniserklärung unterschreiben oder sonst etwas, dass ich mit der Veröffentlichung dieser Sachen einverstanden bin? Einfach nur im Text dazu schreiben, das reicht. Im Text dazu schreiben, das reicht. Okay. Aber ich würde natürlich gewisse Namen zum Teil manchmal löschen müssen, wenn es private Leute sind, die zum Beispiel nicht ein Aushängeschild in irgendeiner Behörde haben. Ich habe keine Privatpersonen genannt. Es wird keine einzige Privatperson in irgendeiner Form verdächtigt oder sonst irgendwas. Es sind nur Mitarbeiter des Finanzamts Bad Homburg oder Mitarbeiter des Amtsgerichts Bad Homburg oder auch Mitarbeiter des Grundbuchamtes in Bad Homburg, die genannt worden sind, wobei das Grundbuchamt habe ich, das Anschreiben ist noch nicht weg, das kommt aber auch nochmal. Ansonsten ist keine einzige Privatperson irgendwo benannt, weil es geht ja nur um die willkürlichen Akte des Finanzamts Bad Homburg und die Aktionen beim Amtsgericht, beziehungsweise hier mit Durchsuchungsbeschluss und lauter so ein Kram und Fändungs- und Überweisungsbeschlüssen. Also da ist meines Wissens nach keine einzige Privatperson in irgendeiner Form benannt als Zeuge oder als Mitbeteiligter oder sonst etwas. Überhaupt nichts. Mhm. Also ich versuche mich auch bei der Argumentation sachlich zu verhalten. Das heißt also, ich beschimpfe keinen, ich möchte niemanden als Idiot bezeichnen oder sonst irgendwas, sondern ich verweise sachlich auf Fehler, und zwar auf ganz offensichtliche Fehler, und das habe ich auch bei der Finanzverwaltung gemacht, wie sie mir beispielsweise die Fahrtkosten nicht anerkannt hat. Da habe ich mitgeteilt, dass Rechtsbescheide nicht gelten oder beziehungsweise aufzuheben, wenn offensichtliche Fehler vorhanden sind. Ja? Es gibt in der Abgabenordnung, gibt es irgendwo so ein Paragraph 200 noch irgendwas, da steht halt drin, bei offensichtlichen Fehlern sind Bescheide aufzuheben. Steht irgendwie so sinngemäß drin. So, wenn ich also dann den Leuten mitteile, dass offensichtliche Fehler von mir festgestellt worden sind, dann ist das, ich weiß nicht, ist das beleidigend? Nö, eigentlich nicht, oder? Natürlich nicht. Ist nicht beleidigend, ja. Und ich habe auch jetzt beispielsweise vom Gericht nochmal einen netten Schreiben gekriegt, weil ich nämlich einen Befangenheitsantrag gestellt habe an den derzeit amtierenden Richter, der diese ganzen Dinger hier schreibt, habe ich einen Befangenheitsantrag geschrieben und dann kam auch nochmal dann diesbezüglich ein Schreiben zurück und dann habe ich auch nur gesagt, also Befangenheit ist das Einzige, was mir hier eingefallen ist, wie ich diese Sache beschreiben möchte. Ja, das heißt also ganz klar, ich habe niemanden tituliert oder sonst irgendwas, sondern ich habe nur gut meine Meinung zu gewissen Dingen kundgetan, aber ich habe keinen beleidigt oder sonst irgendwas gemacht. Haben Sie ein Tonaufnahmegerät, das ein paar Stunden lang aufzeichnen kann? Schwierig, ich habe nur so einen alten Kassettenrekorder, aber ob der überhaupt noch mal geht, das ist schwierig. Ich habe mir zwar irgendwann mal ein digitales Diktiergerät gekauft, aber das ist aus irgendeinem Grund spurlos verschwunden. Und das andere Diktiergerät mit meinem mit kleinen Kassetten, die laufen insgesamt nur 30 Minuten, also da kann man nicht viel aufzeichnen damit. Ja, das ist übel. Ja. Es gibt Aufnahmegeräte, die können mehrere Stunden aufnehmen. Ja, ich weiß. Ich hatte mir ja dieses Diktiergerät gekauft. Das war von Olympus. Das war noch nicht immer so richtig teuer, aber das hätte eine Aufnahmekapazität, glaube ich, von 6 Stunden gehabt. Das brauchen Sie für den Montag. Ich bin am Montag nicht da. Ja, vielleicht können Sie noch vorher eins besorgen. Ich wüsste nicht, wo. Heute im Mediamarkt. Gleich losfahren. Was 16, soll ich am Montag machen? 16.32 Uhr ist es jetzt. Heute ist noch Samstag. Ja. Also, der Mediamarkt hat offen wahrscheinlich bis 20 oder 22 Uhr, das weiß ich nicht genau. Und da besorgen Sie am besten ein günstiges Gerät, fragen nach, mit welchem Gerät kann ich 4 Stunden aufnehmen. Die kommen normalerweise vormittags oder sowas, ne, die Leute. Wenn sie kommen, normalerweise immer früh. Ja, es steht da in dem Schreiben drin, wann sie kommen wollen. Was ist es hier? Zwischen 9 und 16 Uhr ist auch sehr, sehr weitreichend der Zeitraum. Wann man und wann wollen Sie losfahren aus dem Hause? Ich muss eigentlich auf meiner Stelle sein, wo ich hin muss. Um 8 Uhr muss ich in Frankfurt sein. Das heißt also, ich werde spätestens um 7 Uhr starten. Ja, und dann ist natürlich anschließend niemand mehr im Hause? Nein, wir sind alle weg. Tochter ist in der Schule. Ich bin weg, ich habe um 14 Uhr noch den Arzttermin. Ja, gucken Sie heute nach diesem Aufnahmegerät. Denn wenn die Leute in ihrer Abwesenheit das Haus durchsuchen, dann werden sie wahrscheinlich auch irgendwas erzählen. Vielleicht verspricht sich dann einer. Sie meinen, ich soll das Gerät irgendwohin installieren und dass das aufzeichnet? Genau, sicher. Okay. Ist eine Idee. In Ihrem eigenen Hause dürfen Sie das. Wenn Sie suchen, dann werden Sie es finden. Hm? Wenn die gründlich und richtig suchen, dann werden sie es finden. Tja, aber es lässt sich vielleicht auch zum Teil beispielsweise in einem Blumentopf mit Folie vielleicht verstecken, dass nur Mikrofon rausguckt, ne? Erde obendrauf. Na, muss man gucken. Das Gerät, was ich schon hatte, das war relativ groß, das passt nicht in den Blumentopf rein. Ich hatte natürlich vor, hier ein paar Überwachungskameras zu installieren, aber ich habe das Problem, ich kriege die nicht zum Laufen, beziehungsweise die zeichnen nicht auf. Ich wollte also praktisch im Nachbarhaus, mit dem habe ich schon Connections gemacht, eine Webcam installieren, damit die Aufzeichnungen macht. Ja, das ist gut so. Das ist nämlich das, was mir in der Zwischenzeit eingefallen ist. Ein Tonaufzeichnungsgerät ist schwierig, ist im Moment schwierig. Also ich kann noch mal eins besorgen, das wäre nicht ganz so tragisch. Also noch mal gucken, aber ich muss mir dann auch noch mal einen Platz suchen, wo ich das Ganze dann hinmache. Wobei ich weiß ja nicht, ob tatsächlich sich die dann den Zutritt verschaffen wollen oder nicht. Wie gesagt, ich habe ja mehrfach ein Hausverbot ausgesprochen. Und ja, mal gucken, ob sie sich dran halten. Ja. Mal gucken, ob sie sich dran halten. Weil es steht ja auch in dem Schreiben drin, es sind ja übrigens alle Standardschreiben, weil die ja immer noch mal reinschreiben, wir werden sie erneut aufsuchen und die erforderlichen Vollstreckungsmaßnahmen durchführen. Dadurch werden ihnen weitere Kosten entstehen, sollten sie dann wieder nicht antreffen. Also hier steht schon mal, also das ist schon der Gag an sich. Im Schreiben steht dann drin, sollte ich sie dann wieder nicht antreffen, werde ich nach § 287 der Abgabenordnung die richterliche Durchsuchung beantragen. Man beachte, unten drunter steht, auf die Kopie des Durchsuchungsbeschlusses wird hingewiesen. Also, wie gesagt, Standardschreiben, alles nur Standardschreiben. Ja, also wenn man das oben durchlesen könnte, könnte man auch sagen, ja, die kommen normal. wenn es am Montag nicht klappt. Ja, sicher. Dann haben Sie ja Zeit, das Gerät zu besorgen und zu installieren. Für den Fall, wo Sie dann kommen, hätten Sie auch eine Möglichkeit, wenn es klopft, dann läuft es vielleicht schon. Schnell. Sie brauchen es ja sowieso. Wenn die Leute kommen und in Ihr Haus gehen, brauchen Sie Beweise. Ja, das ist sicher. Das ist sicher. Also wenn ich jetzt beispielsweise öffnen würde, ich habe auch eine kleine Digitalkamera, die würde ich in der Hand halten und würde ich einfach mitlaufen lassen. Das würden die zu unterbinden versuchen, auch wenn man sie mit ihnen, wenn man sie ihnen mit Gewalt aus der Hand reißt. Ja, und wenn man sieht, sie machen das heimlich, dann heißt es Straftat nach 201 StGB, weil sie heimlich aufgezeichnet haben. Aber sie können ein Schildchen an die Tür machen, für den Fall, dass sie an die Tür kommen. Dann können sie sagen, ich hatte darauf hingewiesen, dass hier überwacht wird. Das wäre noch eine Variante. Aber nur, wenn sie da sind. Wenn sie nicht da sind, brauchen die das auch nicht wissen. Okay. Also muss ich immer morgens und abends ein Zettelchen hinhängen zu Ihrer Information. Dieses Gebäude wird kameratechnisch überwacht. Nein. Doch? Das Wort Kamera braucht. Wenn ich schon meinen Eingangsbereich überwache. Das Wort Kamera brauchen Sie nicht erwähnen. Ja. Wird überwacht. Fertig. Okay. Nur digital überwacht. Okay. Ist noch eine Variante, ja. Ist noch eine Variante. Damit Sie hinterher auch sagen können, es war nicht heimlich und es ist auch verwertbar. Ah, okay. Aber es wird Ihnen auch nicht viel nutzen. Ich persönlich würde es heimlich machen, denn die Herrschaften versprechen sich ja irgendwann mal vielleicht, wenn sie nicht da sind, ja? Mhm. Vielleicht sagt ja jemand, das ist jetzt die Wohnung von dem Mann, der damals, oder wo der Chef uns gesagt hat, ich weiß es ja nicht. Ja, da müsste ich aber theoretisch hier in jedem Zimmer irgendwas machen. Ich meine, ich habe hier in dem Haus, im Erdgeschoss habe ich eine Küche und ein Wohnzimmer und im Geschoss oben drüber ist mein Büro und mein Schlafzimmer und darüber habe ich nochmal zwei Kinderzimmer. Das heißt, ich müsste hier 6 Geräte installieren, das wird nicht funktionieren. So viel Geld habe ich nicht. Der Monat steht vor der Tür und das Geld ist schon alle. Also Monatsende steht vor der Tür und das Geld ist schon alle. So viel Geld habe ich nicht, dass ich da nochmal und hier eine aufwendige Überwachung in Form von mehreren Mikrofonen und Aufzeichnungsgeräten, das habe ich keine Chance noch zu realisieren. Es reicht wahrscheinlich aber der Hauptraum, wo man was suchen würde. Sie könnten ja zum Beispiel Zettelchen aufhängen. Hier befinden sich Unterlagen und dann müssen die in dem Karton nachsehen und dann sind da ganz andere Unterlagen drin. Ja, okay. Oder für den Fall, dass Sie heimlich diesen Schrank aufbrechen, Zettelchen vorne dran, hier befindet sich nur, oder hier befindet sich ganz viel, irgendwas, irgendwas Listiges, verstehen Sie? Ja, ich bin auch am Überlegen, ob Sie überhaupt in den Räumlichkeiten unserer Töchter sein dürfen. Was heißt sein dürfen? Ja, wenn Sie jetzt eine Hausdurchsuchung machen. Ja. Was dürfen die Beispiel oder was meinen Sie, diese Herrschaften, wenn sie sowas überhaupt tun, was meinen die denn, was die dann aus Räumlichkeiten, die offensichtlich die Kinderzimmer sind, was die da mitnehmen dürfen? Meine Tochter hat beispielsweise auch einen Fotoapparat und einen Computer oder sonst irgendwelche Sachen. In meinem Büro steht auch ein Computer. Da gibt es dann die Möglichkeit des Drittwiderspruchs, weil es ja Ihre Adresse ist. Aber Sie können sagen, ich habe dieses Zimmer hier untervermietet. Na, das kann ich jetzt nicht sagen. Das entspricht nicht der Tatsache. Ja, muss man es einführen. Wie soll ich das Zimmer jetzt untervermieten? Ja, an die Tochter. An die Tochter, die wohnt aber in Marburg. Ja, dann hat sie da eben ihr Büro drin. Sie müssen sich was ausdenken. Okay. Kann man nochmal drüber nachdenken, ja. Dann wäre der Raum nicht zu öffnen. Sie haben den Schlüssel nicht. Das ist ein Privatraum einer dritten Person. Dann müssten die dafür einen neuen Beschluss haben. Okay. Gut. Ist eine Variante. Werde ich drüber nachdenken. Oder ähnliche Dinge. Ja, werde ich nochmal drüber nachdenken. Theoretisch können Sie das ganze Haus vermieten. Sie haben bloß die Küche. Ich habe mir sowieso schon mal in der Hinsicht irgendwas gedacht. Oder Sie haben vielleicht noch einen kleinen Lagerraum oder Kofferraum oder irgendetwas. Und in Ihrer Wohnung ist dann eben nur Spaß und gute Laune, aber kein Blatt Papier zu finden, kein Geld. Ja. Das habe ich sowieso eigentlich vor. Also ich werde auf jeden Fall eine Datensicherung machen von dem ganzen Schriftverkehr, der mit dem Finanzamt gelaufen ist, auch mit den ganzen Unterlagen. Gucken Sie mal nach, unpfändbare Gegenstände. Da steht genau drauf, was man Ihnen nicht wegnehmen darf. Alles, was Sie für Ihren Beruf brauchen, ist unpfändbar. Die werden es trotzdem beschlagnahmen. Also wenn Sie, ich sage jetzt mal, wenn Sie eine gewissenhafte Durchsuchung durchführen wollen, werden Sie die Sachen mitnehmen. Weil da können Sie sich oder erhoffen sich ja eventuell bei einer, wenn ich also einen Rechner durchstöbere oder sonst irgendwas, dann könnte ja vielleicht irgendwo ein Hinweis sein, dass ich noch irgendwo von irgendjemandem Geld zu kriegen hätte oder hier oder was weiß ich der Teufel, also oder ich habe gar keine, so viel Fantasie habe ich im Moment gerade gar nicht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass man durch Verknüpfung von verschiedenen Sachen neue Dinge erfinden kann. Davon gehe ich aus. Mhm. Ja, allein ich habe auf meinem Rechner beispielsweise Bilder von Bassano. Ich war mit meinem Kollegen, ich bin Drachen- und Gleitschirmflieger, ich bin mit meinem Kollegen vor Jahren, vor anderthalb, zwei Jahren, nee, Januar 2011, nach Bassano gefahren zum Gleitschirmfliegen. Davon gibt es natürlich Unterlagen. Davon gibt es Reiseplan oder sonst irgendwas und da gibt es auch Fotos davon. So, jetzt könnte jemand hingehen und sagen, der Mann behauptet ja immer, dass er sein Auto nur geschäftlich nutzt, was im Prinzip nämlich stimmt. Ich habe nämlich von der Stadt Frankfurt ein Jobticket. Mit diesem Jobticket fahre ich auf die Arbeit. Das heißt, ich nutze dieses Fahrzeug nicht für die regelmäßigen Fahrten zur Arbeitsstelle, sondern nur für meine Termine, wo ich als Dozent oder als Berater oder in irgendeiner anderen Form tätig bin und da fahre ich hin. Jetzt könnte aber jemand sagen, ah, der hat ja Bilder von hier, von da und dann aus Italien und hin und her und er ist mit seinem Auto dahin gefahren. Verstehen Sie? Man könnte daraus neue Tatbestände kreieren. Könnte sagen, der ist mit dem Auto dahin gefahren, also er nutzt das privat und nicht geschäftlich und damit ist eine Steuerstraftat entstanden. Wäre das machbar? Wäre das logisch? Und tja, ich weiß nicht, wie dreist diese Leute vorgehen würden. Ich habe schon viele Dinge gehört, aber anhand eines Fotos zu sagen, der ist da auch hingefahren. Ja, also ich habe mit der Frau Röhl beispielsweise gesprochen, da war meine Frau Zeugin bei dem Gespräch. Bei der Einkommensteuererklärung wurde mir unterstellt, ich würde mit dem Auto zur Arbeit nach Frankfurt fahren. Und dann habe ich gesagt, wie kommen Sie denn da drauf? Und dann sagte sie zu mir, Sie haben ja bei der Einkommensteuererklärung die Pauschale angegeben für die Kilometer zur Arbeitsstelle. Habe ich gesagt, ja, weil das ist ja so vorgesehen. Man kann entweder die Pauschale angeben oder gibt die effektiven Kosten an, indem man sagt, das Auto hat so viel gekostet und so weiter, lauter so ein Kram. Und dann sagte sie, ja, aber wenn Sie doch die Pauschale angeben, dann sind Sie doch mit dem Auto nach Frankfurt gefahren. Habe ich gesagt, nein, ich habe ein Jobticket, das kostet mich jeden Monat 60 Euro. Ich wäre doch bekloppt, mit dem Auto nach Frankfurt zu fahren und extra Geld hinzulegen, wenn ich für 60 Euro hin und zurückkomme jeden Monat. Verstehen Sie? Diese Rückschlüsse, einfach zu sagen, ich bin mit dem Auto jeden Tag nach Frankfurt gefahren, was nicht stimmt. Ich bin seit 4 Jahren bei der Stadt Frankfurt beschäftigt und habe vom ersten Tag ein Jobticket und bin vom ersten Tag an, nee, halt, war gelogen gerade. Die erste Woche, glaube ich, bin ich doch mit dem Auto gefahren, weil ich nämlich mein Jobticket noch nicht hatte. Und nachdem ich das dann hatte, bin ich mit dem öffentlichen Verkehrsmitteln täglich nach Frankfurt gefahren. Aber Sie sehen, wie einem da Sachen verdreht werden, mit allem drum und dran und unterstellt werden. Und man hat noch nicht einmal richtig die Möglichkeit, und auch auf der Basis eines vernünftigen Gespräches, hat man nicht die Möglichkeit, diesen Leuten zu erklären, dass sie da ein bisschen nebendran liegen. Ich denke, die wollen das nicht hören. Nee, die wollen es nicht hören. Wollen Geld, und zwar viel Geld. Die Frau Rühl hat ja auch gesagt, weil ich ihr gesagt habe, bezüglich des Sachverhaltes, Was ist bei Ihnen regelmäßig? Weil Sie ja gesagt haben, ich fahre regelmäßig zu dieser Dozentenstelle nach Frankfurt. Sag, was ist denn bei Ihnen regelmäßig? Ja, wenn Sie jede Woche hinfahren. Sag ich, wenn ich jetzt jeden Monat einmal hinfahre, ist das auch regelmäßig? Ja, ist auch regelmäßig. Wenn ich alle 6 Monate hinfahre, ist das auch regelmäßig über 5 Jahre hinweg? Ja, ist auch regelmäßig. Sag ich, wenn ich alle 2 Jahre auf die Messe nach Mailand fliege mit dem Flugzeug, ist das auch regelmäßig? Ja, ist auch regelmäßig. Sag ich, also dann gilt der Flug nach Mailand zur Messe, kann ich also die Flugkosten nur zur Hälfte absetzen. Da hat sie gestutzt. Da hat sie auf einmal keine Antwort mehr gewusst. Ja, schicken Sie mir was zu, was Sie haben. Ja. Dann rufen Sie wieder an. Ich rufe Sie wieder an. Ja. Ich bedanke mich für Ihr Zuhören. Ich glaube, ich habe Ihnen jetzt die Ohren wund gequatscht. Aber ich bedanke mich für Ihr Zuhören und schicke Ihnen die Sachen so schnell wie möglich zu. Ja. Und dann können wir uns nochmal unterhalten. Ja. Ja? Ja, gut, auf Wiederhören. Alles klar, denn. Ciao.